Telekom-Fernsprecher, Sonnenallee, Ecke Treptower Straße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Mini-Golfplatz mit neuer Bewirtschaftung, der allerdings unter dieser neuen Bewirtschaftung zu der üblichen Spießerangelegenheit zu bekommen scheint. Ansonsten hier in der Sonnenallee aus der großen Tatsächlich, dass da keine besondere Vorkommnisse. Ahoi.